Als ich sagte, dass ich gestern weggelaufen wäre, um mir eine andere Wohnung zu mieten, überging er das. Er fasste nicht die Gelegenheit. Diese Wohnungssuche habe ich geschickt eingeflochten. Das wird mir später zustatten kommen. Im Fieberwahn, sozusagen. Über den gestrigen Abend weiß er alles. Von der Ankunft der Mutter wusste er nicht. Und die Hexe hat das Datum mit Bleistift vermerkt. Ihr täuscht euch. Ich ergebe mich nicht. Das sind doch noch keine Beweise. Bloß Fantasiekombinationen. Nein. Rückt mal mit den Beweisen heraus. Auch der Besuch in der Wohnung ist kein Beweis, sondern ein Fieberanfall. Ich weiß, was ich Ihnen sagen muss. Wissen Sie, dass ich in der Wohnung war? Ich gehe nicht fort, bevor ich das nicht festgestellt habe. Warum bin ich hergekommen? Dass ich mich jetzt ärgere, das ist vielleicht ein Beweis, wie reizbar ich bin. Vielleicht aber ist es auch gut. Es ist die Rolle eines Kranken. Er tastet mich ab. Er wird mich verwirren wollen. Warum bin ich überhaupt hergekommen? Dies alles fuhr ihm blitzartig durch den Kopf. Porfiri Petrowitsch kehrte im Nu zurück. Er war plötzlich irgendwie vergnügter geworden. »Mir brummt heute noch der Schädel vom gestrigen Abend bei dir, Bruder. Ich fühle mich noch ganz zerschlagen«, begann er, sich lachend an Rasumichin wendend, in einem völlig anderen Ton. »War es interessant? Ich verließ euch doch gestern gerade im interessantesten Augenblick. Wer hat denn gesiegt?« »Niemand, selbstverständlich. Wir kamen später auf die ewig alten Fragen, schwebten in höheren Regionen.« »Stell dir vor, Rodja, worauf Sie gestern zu sprechen kamen. Die Frage lautete, gibt es überhaupt Verbrechen? Ich sag dir, Sie philosophierten das Blaue vom Himmel herunter.« »Was ist da Merkwürdiges dran?« »Die übliche soziale Frage«, antwortete Raskolnikow zerstreut. »Die Frage wurde nicht so formuliert«, bemerkte Porfiri Petrowitsch. »Nein, nicht ganz so, das ist wahr«, pflichtete Rasumichin wie gewöhnlich eilig und sich ereifernd bei. »Sieh, Rodion, höre mich an und sage dann deine Meinung. Ich will sie hören. Gestern war es für mich mit denen da zum Aus der Haut fahren und ich wartete immer auf dich. Ich hatte ihnen gesagt, dass du kommen würdest. Die Debatte begann mit dem Streit um die Anschauung der Sozialisten. Die Ansicht ist ja bekannt. Das Verbrechen sei der Protest gegen die Anomalie der gesellschaftlichen Struktur. Und damit basta, nichts weiter. Andere Ursachen werden überhaupt nicht in Erwägung gezogen, überhaupt nicht zugelassen.